Ja, einer der Autoren, die für den diesjährigen Leipziger Buchpreis vorgeschlagen sind, ist Norbert Scheuer. Und von dem habe ich ja das Buch Die Sprache der Vögel. Das war das Buch, was mir von den Romanen, die für den diesjährigen Leipziger Buchpreis vorgeschlagen ist, eigentlich noch am meisten zugesagt hat, irgendwie von der Kurzbeschreibung. Und zwar geht es darin um einen jungen Mann, Paul Arimond, der sich dafür entschließt, als Sanitäter der Bundeswehr nach Afghanistan zu gehen. Es spielt also im Jahre 2003 und er hat schon so eine Art Beziehung zu diesem Land, zu Afghanistan, weil einer seiner Vorfahren namens Ambrosius, der war ein Naturforscher und ein Ornithologe und hat Afghanistan im 19. Jahrhundert, glaube ich, bereist, nein, im 18. Jahrhundert, bereist, um dort die Sprache der Vögel zu erforschen. Also, und das Buch, der Roman, der tut also auf 200 Seiten so dazwischen immer ein bisschen herpendeln zwischen dieser Geschichte des dieses Vorfahren Ambrosius, zwischen seiner Heimat, die Heimat des Paul Arimond, das ist die Eifel. Und die Eifel ist auch der Handlungsort einiger der bisherigen Romane von Norbert Scheuer. Und ich finde dieses Pendeln im Roman, in der Handlung zwischen der Eifel, dieser sehr beschaulichen, aber auch etwas tristen, monotonen Provinz und Afghanistan sehr gelungen. Das Buch ist voller Zeichnungen von Vögeln. Der Sanitäter, der dann ist in Afghanistan, er ist ein bisschen in einer Krise, glaube ich. Es wird angedeutet, er hat zuvor in seiner Vergangenheit war da ein Autounfall, wo wohl ein sehr guter Freund gestorben ist und er wird von großen Schuldgefühlen geplagt und in seinem Afghanistan-Einsatz ist er da ein bisschen auf verlorenem Posten. Also das wird sehr gut geschildert. Er gerät da immer weiter so ein bisschen in so eine innere Isolation. Er ist ein bisschen besessen von dem Gedanken, aus dem militärischen Lager da zu sich abzusetzen und die Vögel an einem nahegelegenen See zu beobachten, was aber sehr gefährlich wäre. Und es schwingt dann immer so hin und her in der Handlung zwischen historischen Erzählungen aus den Memoiren dieses Vorfahren Ambrosius, zwischen der Eifel und dieser recht, einerseits langweiligen, andererseits immer ein bisschen bedrohlichen Situation in dem militärischen Stützpunkt. Für mich ist das ein sehr gelungener Roman, also man kann ihn sehr gut durchlesen, auch weil vielleicht über diese Situation der Bundeswehr in Afghanistan noch nicht so viel geschrieben ist. Man hört von daher, wenn, dann nur in den Nachrichten. Und ja, ich kann den Roman auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ja, Norbert Scheuer, Die Sprache der Vögel, erschienen im Beck Verlag. Mir hat's gefallen.